Eine dumme Kuh, du weißt das Zauberwort, das uns vereint. Den letzten Stich habe ich nicht so gemeint. Wir gehören zusammen, also fahr nicht dauernd weg. Ich werde das verhindern, produzieren Kloppenblech. Dein Pech, dass ich weiß, wo dein Auto steht. Denn du hast den Hurricane gesehen. Aus Liebe wirst du von mir observiert. Aus Liebe habe ich deinen Wagen demoliert. Aus Liebe kriegst du von mir die Fresse poliert. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, nimm sogar Knast in Kauf. Aus Liebe, lauer ich dir irgendwo auf, denn kein anderer soll dich haben, also lauf. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Reagierst du nicht auf meine SMS? Jetzt komm ich vorbei und mach Stress. Oh, oh. Ich steh vor deiner Tür, also lass mich endlich rein. Denn wenn du nicht sofort aufmachst, dann trete ich sie ein. Dein Nein kann ich nicht akzeptieren, denn eins ist doch wohl klar. Wenn du Nein sagst, meinst du eigentlich Ja. Aus Liebe wirst du von mir observiert. Aus Liebe hab ich deinen Wagen demoliert. Aus Liebe kriegst du von mir die Fresse poliert. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, nimm sogar Knast in Kauf. Aus Liebe, lauer ich dir irgendwo auf, denn kein anderer soll dich haben, also lauf. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, dein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Ja. Nur aus Liebe. Aus Liebe. Nur aus Liebe. Aus Liebe. Mann, doch ich darf nur noch auf 50 Meter an dich ran. So kann ich dich nicht weiter lieben, hörst du das? Aus meiner Liebe wird langsam Hass. Oh, oh. Du wirst von mir gejagt wie Nick von Darth Vader. Den Ausgang der Geschichte, den kennt doch wohl jeder. Entweder wir werden zusammen alt, oder ich mach dich kalt. Aus Liebe wirst du von mir observiert. Aus Liebe hab ich deinen Wagen demoliert. Aus Liebe kriegst du von mir die Fresse poliert. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe, denn ich bin ein Stalker. Aus Liebe,